21.30 Uhr, die Nachrichten. Nach dem verheerenden Wirbelsturm in Birma mit vermutlich mehr als 13.000 Toten sind internationale Hilfen für die Opfer angelaufen. So stellte die EU-Kommission heute 2 Millionen Euro bereit. Anders als nach dem Tsunami 2004 bat die birmanische Militärregierung die internationale Gemeinschaft um Hilfen. Die Machthaber rechnen inzwischen mit mindestens 10.000 Toten und 3.000 Vermissten. Hunderttausende Menschen sind den Vereinten Nationen zufolge obdachlos und ohne Trinkwasser. Die Bundesregierung will die Bußgelder für Verkehrsdelikte erhöhen und damit die Zahl schwerer Unfälle vermindern. Die Strafen etwa für gefährliches Überholen, überhöhte Geschwindigkeit sowie für Fahren unter Drogeneinfluss sollen verdoppelt werden. Der neue Bußgeldkatalog soll Anfang 2009 in Kraft treten. Bundesverkehrsminister Tiefensee forderte die Länder heute auf, die Kontrollen auf den Straßen zu verstärken. Der ADAC und der Verkehrsclub Deutschland begrüßten die Pläne. Die CDU hat den wochenlangen Streit über die Rentenvorschläge des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rüttgers beigelegt. Die Parteiführung einigte sich heute in Berlin auf einen Kompromiss. Danach bleibt es bei den Prinzipien der gesetzlichen Rentenversicherung. Gleichzeitig aber soll Altersarmut bekämpft werden. Ziel sei es, dass lebenslang Vollzeitbeschäftigte eine Rente oberhalb der Armutsgrenze erhalten, heißt es in der Vereinbarung des CDU-Vorstands. Diese Rente soll vom Bedarf abhängig sein und über Steuern finanziert werden. Die CSU bleibt mit ihrem Steuersenkungskonzept politisch isoliert. Auch die Schwesterpartei CDU reagierte mit Ablehnung. Nach einer CDU-Vorstandssitzung verwies Generalsekretär Profalla heute in Berlin auf den Vorrang der Haushaltskonsolidierung. Scharfe Kritik kam von SPD, FDP, Grünen und der Linken. Sie warfen der CSU Wahltaktik im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl im September vor. Dennoch verabschiedete die CSU-Spitze das Konzept heute in München. Es sieht Entlastungen der Bürger um 28 Milliarden Euro vor. Zur Börse. Der deutsche Aktienindex hat im späten Parketthandel einen Teil seiner Gewinne wieder eingebüßt. Der LDAX schloss mit 7.049 Punkten. Im elektronischen Geschäft hatte sich der deutsche Leitindex um 0,1% auf 7.052 Zähler verbessert. Das Wetter. Nachts klar, im Südosten zum Teil wolkig, aber weitgehend trocken. Abkühlung auf 11 bis 6 Grad, an den Alpen 4 Grad. Morgen verbreitet sonnig oder nur locker bewölkt und trocken. Nur in Alpennähe sowie in den ostbayerischen Mittelgebirgen einzelne Schauer möglich. Höchste Werte zwischen 18 Grad an den Küsten und 25 Grad am Oberrhein. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Ja? Mr. Jake Scoran? Ja, am Apparat. Hier ist Mike Murty von CD Finances. Sie haben Ihr Konto mit $3.190 überzogen. Und seit 4 Monaten ist von Ihnen keine Zahlung mehr eingegangen. Was wollen Sie in dieser Sache unternehmen? Hören Sie, ich bin seit 9 Monaten arbeitslos. Ich bin entlassen worden. Mr. Scoran, diese Schulden werden sich nicht einfach in Luft auflösen. Ich lebe von der Stütze. Ja, wenn Sie uns nicht irgendwas geben, müssen wir Sie verklagen. Das wird Auswirkungen auf Ihren Kredit haben. Mr. Scoran? Ja? Ich hätte gern Ihr Versprechen, dass wir zumindest $100 am Monatsende erwarten können. Oder wir werden Maßnahmen ergreifen müssen. Mr. Scoran? Ist es das, wovon Sie als kleiner Junge geträumt haben? Was? Ja, dass Sie eines Tages Leute anrufen werden, die man entlassen hat, und Ihnen die Scheiße aus dem Gedärm pressen, damit Sie Ihre Schecks vom Arbeitsamt einem Firmenmoloch in den Rachen werfen, Mr. der Scoran? 26 Scheißprozent Zinsen plus Bearbeitungsgebühren verlangt. Mike Murty will mein Geschrei nicht hören. Er muss noch andere Leute quälen. Aber ich fühle mich gut. Zum ersten Mal seit Monaten fühle ich meine Stärke. Jake Scoran ist zurück. Betriebsbedingt gekündigt. Nach dem gleichnamigen Roman von Ian Levison. Ken Gardoki hat mich heute früh gebeten, zu ihm zu kommen. Dabei erwähnte er einen Deal, den wir vereinbaren könnten. Ich schulde ihm etwa um die 4000 Dollar. Da klingt jede Art von Deal erstmal gut. Als ich in sein Büro komme, kramt er in irgendwelchen Papieren. Kanadischer Football. Nicht wahr, Jay? Du hast knapp 2000 von deinen 4200 beim kanadischen Football verloren. Wissen wir? Es ist 10 Uhr früh, Ken. Ich bin arbeitslos und habe ein Spielproblem. Ein Säufer bin ich nicht. Setz dich, Jack. Kadoki nickt und lächelt. Ich mag ihn, denn er ist kein Scheißkerl. Außerdem ist er wahrscheinlich der reichste Mann in der Stadt, jetzt, wo die Leute, denen die Fabrik gehörte, sich aus dem Staub gemacht haben. In einer Stadt, wo 3/4 der Männer in den letzten 9 Monaten entlassen worden sind, boomt das Geschäft mit der Verzweiflung. Wie findest du überhaupt die Ergebnisse eines kanadischen Football-Ligaspiels raus, wo sie dir doch den Kabelanschluss gesperrt haben? Du weißt, dass man mir den Kabelanschluss? Allen von euch hat mir den Anschluss gesperrt. Wie lange kriegst du noch Stütze, Jake? 1 Jahr und 3 Monate. Und dann? Wirst du dich in deiner Wohnung zu Tode hungern? Bis dahin werden sie die neue Fabrik aufgemacht haben. Es wird überhaupt keine neue Fabrik geben, Jay. Keiner will mehr was mit Gewerkschaften zu tun haben. Die wollen Mexikaner, die wollen Leute, die mit $7 pro Stunde zufrieden sind und nicht 17 fordern. Kenn ich. Zigarette? Was ist eigentlich aus dem hübschen kleinen Mädchen geworden, mit dem du zusammen warst? Ach, du kannst mich mal. Du weißt, dass man mir den Kabelanschluss gesperrt hat, aber nicht, dass meine Freundin ausgezogen ist. Ist die nicht mit einem Gebrauchtwagenhändler durchgebrannt? Es war ein Neuwagenhändler. Ah, so. Jake, ich möchte, dass du meine Frau tötest. Ich werde deine Frau nicht töten, Ken. Und was wirst du tun? Den ganzen Tag rumhängen? Von einem Stadtende zum anderen latschen, dann 3 Stunden im Park rumsitzen, deinen Freund Tom in der Tankstelle besuchen, damit er Zigaretten für dich klaut? Und was wirst du mit deinen Spielschulden machen, Jake? Ach Gott, Ken, das klingt, als würdest du mir eine Aufstiegsmöglichkeit bieten. 600 arbeitslose Leute, die Staatsknete kassieren. Ich könnte jedem dieses Angebot machen, Jake. Und bestimmt 20 würden ja sagen. Glaubst du nicht auch? 5000 für einen Tag Arbeit? 5000? Es rutscht aus mir heraus, bevor ich es zurückhalten kann. Damit hätte ich die Spielschulden los und ich hätte noch $800 dazu. Und du bist genau der Typ, der dieses Angebot wirklich braucht. Aber du würdest nicht herumlaufen, es jedem auf die Nase binden, wenn du es nicht machst. Männer erzählen Frauen alles im Bett. Aber du hast keine zum Bumsen. Das ist eine Aufstiegsmöglichkeit, Jake. Und womöglich deine allerletzte. Gut, ich mach's. Kadoki nickt. Ich brauch dich nächsten Samstagabend. In Ordnung. Er will mich später noch zu einem kleinen Ausflug abholen. Ich soll hübsche Klamotten anziehen. Auf dem Nachhauseweg schaue ich bei Tommy im Tankstellenshop vorbei. Und er hat auch gute Neuigkeiten für mich. Hi, Jake. Hi. Einer meiner Kassierer ist letzte Nacht erschossen worden. Wir werden jemand Neues einstellen müssen. Noch gestern wäre das eine gute Nachricht gewesen. Heute weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ein Job zu $5,75 die Stunde. Oh, das ist ja großartig, Tommy. Wann soll ich anfangen? Am besten noch heute. Komm um 5 Uhr wieder vorbei. Ich kann dich wahrscheinlich als stellvertretenden Geschäftsführer unterbringen. Das sind 6,50 die Stunde. Ach, toll. Danke, Mann. Echt, ich weiß es zu schätzen. Ich weiß, dass der erschossene Junge, ein Drogendealer, in der Nachtschicht arbeitete. Also erwartet Tommy wahrscheinlich, dass ich am Samstag die Nachtschicht übernehme. Und ich muss eine Ausrede finden, um freizukommen. Das wird echt kompliziert. Und es dämmert mir zum ersten Mal, dass ein Auftragskiller mehr zu tun hat, als einen Abzug zu drücken. Hey Mann, kann ich mir bis zum ersten Gehaltscheck eine Packung Kippen borgen? Hier, Jake. Du und ich, Mann. Endlich wieder zusammen bei der Arbeit. Folgendermaßen sollte es laufen. Nächsten Samstag verlasse ich die Stadt übers Wochenende. Okay. Ich muss einen Freund in Denver besuchen, ja? Okay. So, Corinne wird an diesem Abend zu Hause sein. Sie hat eine Affäre mit einem Flugpiloten. Er muss gegen 9 Uhr weg. Du gehst durch die Hintertür, erschießt sie mit der Knarre, die ich dir gebe, und gehst nach Hause. Die Tür wird offen sein? Ja, sie schließt nicht richtig. Ich habe mich nicht darum gekümmert, sie zu reparieren. In dieser Gegend hier gibt es keine Verbrechen. So. Jake, ich habe das 8 Monate lang geplant. Ich habe an alles gedacht. Aber das ist beruhigend zu wissen. Ja, lass keine Zigarettenkippen zurück. Sie können jetzt mit DNA und dem ganzen Mist allerhand rausfinden. Okay. Und am besten wickelst du die Lumpen um deine Füße, dann haben sie keinen Fußabdruck, vor allem wenn es schneit. Einen Moment bitte. Die Bedienung bringt unser Essen und Gardocki wechselt das Thema so gekonnt, dass es mir Angst macht. Na, das sieht ja gut. Ich habe seit Monaten keine anständige Mahlzeit mehr gehabt. Herrlich. Selbst wenn ich aus der Sache aussteige, kann ich mich immer noch an dieses Essen erinnern. Guten Appetit. Als die Kellnerin geht, fährt Gardocki fort, ohne aus dem Takt zu kommen. Ich habe auch für deine Spielschulden einen Dreh gefunden. Mhm. Ja, ich lasse eine Zeile frei auf meinen Wettschein. Du wirst diesen Sonntag $5,800 auf das Spiel der Jets gegen die Bills setzen. Egal wer gewinnt. Ich werde dann den Gewinner für dich eintragen. Und nach Abzug der Gebühren schulde ich dir genau 5 Riesen. So kannst du jedem erklären, wie du zu dem Geld gekommen bist. Hast du irgendein Problem damit? Ein Problem? Du meinst ein moralisches Problem? Genau. Ja. Gut, gute Antwort. Glaubst du, dass dieses Problem dich davon abhalten wird, gute Arbeit zu lassen? Nein. Okay. Töte jetzt einfach meine Frau und wir alle werden glücklicher sein. Ich habe Ken Gardocki angelogen. Ich habe überhaupt kein moralisches Problem. Mir war klar, dass seine Frage es in sich hatte und er eine bestimmte Antwort erwartete. Tatsächlich ist mein moralisches Gewissen ganz und gar flöten gegangen. Mein eigenes Leben wurde mir weggenommen durch einen Schicksalsschlag, einen Federstrich in einem Büro in New York City. Warum sollte ich mir wegen Corinne Gardocki graue Haare wachsen lassen? Sie wird sterben, weil irgendein Wall Street-Wunderkind beschlossen hat, unsere Fabrik könnte mehr Gewinn erzielen, wenn sie in Mexiko steht. Irgendein moralisches Problem? Nein, eigentlich nicht. Dann komm gleich mal rüber hier. Also, du musst eigentlich hauptsächlich an der Kasse. Am Abend führt mich ein 16-Jähriger durch das Gas & Go und erklärt mir, wie man die Registrierkasse benutzt, während Tommy zum Abendessen nach Hause geht. Ich kann kein Wort von dem verstehen, was er sagt, aber es ist ziemlich leicht, sich zurechtzufinden. Meine Hauptaufgabe besteht darin, aufzupassen, dass die Leute nichts klauen oder mich zu erschießen versuchen. Jughead, so heißt der Bengel, scheint nicht im Mindesten darüber beunruhigt zu sein, dass die Polizei gerade seinen Kollegen erschossen hat. Als ich ihn dazu frage, zuckt er nur die Achseln. Schießereien oder so? Ich muss mich nachfüllen. Was? Ich muss die Milch nachfüllen. Schau nach der Kasse. Nach der Kasse schauen? Jo. Und weg ist er. Ein Wagen fährt vor, ein alter, orangefarbener, mit Rostflecken übersäter BMW. Was hier die Nummer? Was? Du musst die Nummer notieren. Jughead ist sichtlich genervt von mir. Er zieht unter der Kasse eine kleine Tastatur hervor und tippt die Autonummer ein. Alle halten Wagen, alles was verdächtig ist, okay? Und du glaubst, der ist verdächtig? Er ist ein alter Wagen. Die ganze Nacht lang habe ich Kunden und lerne ein paar Dinge. Eine übergewichtige Frau um die 50 kommt um 2 Uhr morgens rein und kauft 3 Gallonen Vollmilch. Sie reicht mir etwas, das wie eine Kreditkarte aussieht. Stecken Sie das Ding schon rein. Ich schaue sie misstrauisch an. Sind Sie neu? Das ist eine ELM-Karte. Ich habe den Eindruck, sie ist eine Geisteskranke. Und dieser Chip vermutlich eine Zugangskarte für ein Parkhaus in Iowa. Sie müssen den ELM-Knopf einer Maschine drücken. Dann sehe ich an der Kreditkartenmaschine die Aufschrift ELM. Ich drücke den Knopf. Eine Empfangsbestätigung leuchtet auf. Sehen Sie, funktioniert doch. Ich schaue auf die Quittung und da steht... Elektronische Lebensmittelmarken. Amtlich eingetragenes Warenzeichen. Irgendein geldkrapschender Software-Designer kriegt also Kohle vom Staat, weil wir alle unsere Jobs verloren haben. Ich spüre plötzlich den Drang, das Arschloch zu finden und ihm mitten in die Fresse zu schießen. Wow, hier sieht's gut aus, Jake. Wie findest du es bis jetzt? Oh, das reinste Kinderspiel. Tommy kommt um 6.30 Uhr herein, setzt Kaffee auf und schaut sich um. Super. Während der Nacht habe ich den Fußboden 3-mal gewischt, alle Glasflächen gereinigt, die Kaffeekannen gescheuert und jeden Zentimeter rostfreien Stahls poliert. Macht dir die Nachtschicht was aus? Ich werde mich dran gewöhnen. Wie verstehst du Jughead? Er ist ein guter Junge, Jake. Er arbeitet hier, seit sein Vater im Werk entlassen wurde. Aha. Jacket ist der Einzige in der Familie, der einen Job hat. Aha. Übrigens, es wird eine Art Revision geben. Ein Typ vom Hauptbüro wohnt seit gestern in den Keller-Apartments vor der Stadt. Er wird herkommen, um nach dem Rechten zu sehen. Alles klar? 2 Tage darauf ist meine letzte Schulung mit Jacket. Danach bin ich auf mich allein gestellt. Obwohl es verboten ist, hat Jacket einige Nachtschichten gearbeitet und gibt mir noch ein paar Tipps. Alle Kassen darf nur früh zählen, ne? Den Kassenstand soll ich immer frühzeitig zählen, damit ich es nicht tun muss, wenn die ersten Leute früh gegen 6 eintrudeln. Nachdem er mir das und eine Reihe anderer Tricks gezeigt hat, hängt er unschlüssig herum. Alles in Ordnung? Du musst mir einen Gefallen tun. Offenbar kann er halbwegs deutlich sprechen, wenn er will. Kannst du mich heute eine halbe Stunde später ausstempeln? Und so komme ich auf meine Überstunden, die ich brauche, um meinem Paps jede Woche so $100 zu geben. Hm. Verstehe. Und wie wäre es mit 3 Überstunden? Würde das reichen? Jacket lächelt, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, da ist aber was du auch für mich tun könntest. Ja, was denn? Also nächsten Samstagabend habe ich eine Kleinigkeit zu erledigen. Ich brauche dich hier zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Okay. 50 Mäuse für 4 Stunden. Was, 50 Mäuse? Ja, für 4 leichte Stunden. Abgemacht. Klar, nur bis dann, Jay. Hey, bis dann, Jay. Die Schicht verläuft glatt bis auf einen Vorfall. Ein Kerl kommt gegen 1:30 rein und beäugt einen Schokoriegel. Dafür braucht er 3 Minuten. Dann wirft er ihn wieder zurück ins falsche Fach und kommt zur Kasse. Hey Mann, habt ihr kein Rindsgehacktes? Warum? Warum? Weil ich was davon kaufen will. Sicher? Oder wollen Sie es bloß mal angucken und dann irgendwo hinschmeißen, wo es nicht hingehört? Hey Mann, leck mich! Er verzieht sich Richtung Tür. Beim Rausgehen greift er nach dem Regal mit den Sonnenbrillen und schmeißt es um. Als ich beim Aufräumen bin, klingelt das Telefon. Ja? Ich schicke einen Typ vorbei. Hat was für dich. Er trägt eine Packersjacke, okay? Klick und Freizeichen. 2 Minuten später kommt ein Typ mit einer Packers herein. Er steuert direkt auf den Bierkühler zu und nimmt ein Sixpack raus. Er kommt zur Kasse und zückt seine Brieftasche. Ich gebe ihm das Wechselgeld und er verschwindet ohne ein Wort. Dieser Typ war clever. Ich gehe nach hinten zum Bierkühlschrank und da liegt in einem ölverschmierten Lappen gewickelt etwas beim Budweiser. Es ist eine glänzend schwarze Pistole. Ich setze mich auf den Boden und starre sie eine Weile an. Ich mag die Art, wie das ablief. Das war Teamwork. Die Tür geht auf und ich sehe den Typ mit dem Rindsgehackten von vorhin. Hey, Blödmann! Diesmal hat er 2 Bastarde dabei. Hast du Rindsgehacktes? Nein. Aber ich hab das hier. Hey Mann, der hat eine Knarre! Verpisst euch. Sie verpissen sich. Als ich nach Hause komme, bin ich zum ersten Mal seit Monaten erschöpft. Erschöpft von einem Job, vom Arbeiten und Geld verdienen. Ich lege die Waffe auf den Tisch und starre sie an. Ich denke daran, wie ich als Kind Cowboy und Indianer spielte. Ich hatte nie den Wunsch zu töten. Ich hatte mal den Wunsch, ein Ehemann, ein Vater und Ernährer einer Familie zu sein. Kein Killer. Oh Mann, ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Ich sagte, ich tue es und ich werde es tun. Hey Jack, alles klar? Ja, ist alles klar. Am Samstagabend ist nichts los bei Guess and Go und pünktlich um 10 Uhr kommt Jacket, um mich für 4 Stunden zu vertreten. Bevor ich gehe, verstelle ich die Zeit am Überwachungssystem. Sollte ich je in Verdacht geraten, wird die Polizei auf den Bändern 6 Nächte zurückverfolgen müssen, um zu beweisen, dass ich nicht im Laden war, als Corinne Gadocki erschossen wurde. Ach, viel Spaß da noch, ne? Ja, Mann. Dir auch. Ja. Es sind knapp 5 Meilen bis zum Haus der Gadockis. Mein Auto habe ich direkt vor der äußeren Überwachungskamera stehen gelassen. Ich komme an meiner alten Fabrik vorbei. Wir bauten Teile für Landwirtschaftstraktoren und manchmal hatten wir 70 bis 80 Stunden die Woche zu tun. Das waren die Tage der fetten Lohnschecks. Kurz vor dem Haus der Gadockis nehme ich eine Abkürzung zwischen den Bäumen hindurch. Um keine Stiefelspuren zu hinterlassen, wickle ich die Lappen eng um meine Füße. In der Küche ist Licht und ich kann Corinne im Unterhemd herumhüpfen sehen. Scheiße. Wer ist da? Töten war so leicht, es ging so rasch, dass ich es nicht glauben kann, damit meine Spielschulden los zu sein und $800 obendrein zu kriegen. Es war nichts. Wenn man keine Arbeit mehr hat, wird es schwierig, sich selbst richtig einzuschätzen, denn man gerät nie in Stresssituationen. Nun, das war eine Stresssituation und ich habe mich gut gehalten. Der US2D-Ständer steht an der falschen Stelle. Er sollte rechts vom Kurier stehen. Der Typ vom Hauptbüro kommt am Montag 10 Uhr. Als er und Tommy nach hinten gehen, schaut er mich an. Tragen wir hier keine Arbeitskittel? Ich besorge ihm einen, Mr. Brecht. Achten Sie bitte darauf, dass die Kittel getragen werden. Sie verschwinden nach hinten. Ich gehe nach draußen und vertausche die Ständer von US Today und Kurier. Dabei werfe ich einen Blick in das Lokalblatt. Eindringling erschießt Frau und Hund. Am frühen Sonntagmorgen fand ein Nachbar die 39-jährige Corinne Gardocki tot auf der Treppe ihres Hauses. Sie war 39? Schätze, sie hätte nicht gewollt, dass die ganze Stadt das erfährt. Ich dachte, sie wäre ein gutes Stück jünger gewesen. Vermutlich beobachtete ein Spanner, wie bitte? Mrs. Gardocki im Haus, als der Hund angriff Jake. Und damit die Gewalttat auslöste. Jake! Ja? Ich gehe nach hinten in das enge Kabuff, wo der Firmenheini hinter Tommys Schreibtisch sitzt. Mr. Brecht möchte sich jetzt mit dir unterhalten. Mr. Scorin, was wir hier machen, ist eine periodische Überprüfung der Geschäftsführung. Aha. Mhm. Wir kamen her, weil Sie in der letzten Woche diesen Ärger hatten. Ja, verstehe. Er schaut mich durchbohrend an, damit ich mich unbehaglich fühle. Das ist genau der Typ Mensch, der die Firma leitete, die uns alle entlassen hat. Mr. Scorin, nehmen Sie Drogen? Nee, kann ich mir nicht leisten. Wir brauchen eine Urinprobe von Ihnen. Was? Ich unterdrücke es, ihn zu fragen, ob er die Urinprobe gleich jetzt ins Gesicht haben will. Und nicke friedfertig. Wir machen diesen Drogentest bei allen Angestellten. Sie müssen später in die Klinik gehen und dort eine Probe abliefern. Auf dem Weg nach Hause gehe ich also in der Klinik vorbei, fülle einen Becher mit meiner Pisse und stelle ihn auf das Pult der Empfangsdame. Ja, nehmen Sie. Wiedersehen. Aber Sie müssen warten, bis... Also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hallo? Hallo? Ich bin schon am Wagen, als ich sehe, wie sie sich meine Autonummer aufschreibt. Wenn diese Ziege mir irgendeinen Ärger macht, blase ich ihr beschissenes Hirn über die ganze Straße. Ich fahre heim, um etwas Schlaf zu kriegen. Ken will Sie sprechen. Wann? Wie wär's mit gleich? Er hat Geld für Sie. Ah, na dann los. Ist es ein Cherokee? Grand Cherokee. Wie heißen Sie? Was geht Sie das an? Wo fahren wir hin? Abwarten. Wo kommen Sie her? Sheffield. Irgendwas ist mit diesem Typ. Die Gegend hier wäre ein ausgezeichneter Ort, eine Leiche abzuladen. Dann hält er auf einem Parkplatz einer kleinen Bar, die von der Straße aus kaum zu sehen ist. Wir sind da. Jake, gut, dich zu sehen. Hey, Karl, warum sprichst du nicht für mich? Solange ich mit meinem Freund Jake hier schwatze. Wie Sie meinen. Hi, Ken. Was zum Teufel ist mit diesem Karl los? Mit wem? Karl? Der ist in Ordnung. Macht Bodengänge für mich. Gute Arbeit, Jake. Gardocki zieht eine Lohntüte aus seiner Hemdtasche und gibt sie mir. Danke. Zum ersten Mal seit Monaten wird meine Arbeit geschätzt. Bist du an mehr interessiert? Mehr was? Mehr Arbeit von der Sorte? Glaube schon. Mhm. Diesmal müsstest du ein paar Reisen machen. Und es könnte knifflig werden. Oh, ich mag Herausforderungen. Nimm dir Donnerstag und Freitag frei. Ich kümmere mich um alles andere. Du kriegst $2,500 Vorschuss und wahrscheinlich... Ja, weitere 5 Riesen danach. Okay. Das ist für ein Freund in New York. Tag, Jim. Mhm. 7:06 Uhr. Aha. Versuchen wir doch pünktlich zu sein, okay? Ich habe eine Stunde geschlafen und komme in den Laden, um Chuckhead um 7 abzulösen. Er trägt einen braunen Gas-and-Go-Kittel, also muss unser Freund von der Firma ihn mitgebracht haben. Jughead macht nicht wie üblich seine Hausaufgaben an der Kasse, sondern starrt geradeaus wie eine Wache am Buckingham-Palast. Jim, kommen Sie mal. Ich? Alle Produkte von Wanky müssen im obersten Fach liegen, okay? Ich möchte, dass Sie den ganzen Laden durchgehen und alle Produkte von Wanky in die obersten Fächer räumen. Wiener Würstchen, Kartoffelchips, was auch immer. Wir müssen Sie ins Blickfeld rücken. Wanky ins oberste Fach, geht klar. Ich werde hier für eine Weile tagsüber der Geschäftsführer sein. Und was ist mit Tommy? Er wird Sie an der Kasse unterstützen. Wir haben uns verständigt. Kenneth? Ja? Jim ist da, Sie können jetzt ausstempeln. Das ist Jake. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man den Jungen kaum versteht? Nein, eigentlich nicht. 2,5 Stunden später ist Brecht immer noch da. Jake, wir haben da ein Problem. Ich habe mir die Videos von letzter Woche angeschaut. Scheiße. Er hat bemerkt, dass ich mit den Bändern rumgespielt habe. Er weiß alles. Jake, ich habe mir alle Videos von letzter Woche angeschaut. Auf all diesen Videos sehe ich keinen einzigen Angestellten, der einen Kittel trägt. Wir haben keine Kittel getragen, bevor Sie aufgetaucht sind. Mhm. Tommy erzählte mir, dass Sie es taten. Danke, Jake. Machen Sie jetzt mit den Regalen weiter. Brecht bleibt bis 2 Uhr morgens. Sobald er weg ist, schlafe ich ein. Wir haben keinen weiteren Kunden mehr, bis Tommy um 7 hereinkommt. Oder vielleicht hatten wir doch einen. Und ich habe ihn verschlafen. Jake! Jake, hey! Du kannst dir heute Abend frei nehmen, Jake, okay? Das passt mir gut, Mann, Tommy. Danke. Bin echt kaputt. Komm Montagabend zurück. Wie? Bin ich gefeuert? Nein, es ist keine Entlassung, Jake. Du brauchst eine Pause. Der Typ kann mich mal. Du hast in der letzten Woche 3-mal gepennt. Brecht hat das Video gesehen. Scheiß Video. Mein Gott, stinkt dir das denn nicht? 7 Kröten in der Stunde und sie beobachten uns wie Laborratten. Ja. Montag bin ich zurück, in Ordnung. Habe ich dann immer noch einen Job? Hast du. Versprochen. Ich gehe rüber zu Tullys auf ein Bier. Es ist eine Kellerbar, etwa 1 Meile vom Fabriktor entfernt. Früher war sie jede Nacht gerammelt voll, aber jetzt wird sie wie ein Ort, wo man viel zu viel Platz hat. Ich setze mich zu Jeff Sorda, der allein an der Theke hängt. Wie geht's, Mann? Wie läuft's bei Guess 'em Up? Guess 'em Go, geht prima. Bierchen, Jake? Ja, klar. Jeff starrt auf den Fernseher. Sie bringen gerade was über den ungelösten Mord an Corinne Gardocchi, zeigen ein altes Foto von ihr, wie sie unschuldig lächelt. Ken Gardocchi hat jemanden bezahlt, der sie umlegt. Ken? Na, hör mal. Nein, er hat es getan, ich bin sicher. Etwa 2 Wochen, bevor jemand sie erschoss, hat Ken mich gefragt, ob ich es machen will. Schätze, der nächste Bursche hat angenommen. Und was hat er dir geboten? 10 Riesen. 10? Ich töte doch keine Leute, Jake. Hier und da mal ein kleines Ding, ja. Aber ich ging mal zur Kirche, als ich klein war. Prost, Jake. Als ich zu Hause ankomme, bin ich betrunken und wütend. Warum bekam Sorda doppelt so viel Geld angeboten? Was zum Teufel geht da vor? Ich bin zu besoffen, um klar zu denken. Es ist fast Mitternacht. Ich greife mir die Knarre aus dem Klo, ziehe meine Handschuhe an, schnappe mir ein paar Lappen, 2 Einkaufstüten und stapfe hinaus in die Kälte. Bis zu den Keller-Apartments sind es 3 Meilen. Brecht ist gerade beim Pinkeln, als ich ankomme. Was machen Sie denn hier? Wenn er nicht tot ist, wirkt er jedenfalls eindeutig so. Zu Hause reiße ich eine Bierdose auf und sehe Brechts Akten durch. Lieferscheine von Großhändlern, Rechnungen, bla bla. Und dann, tatatata, Personalakten. Tommy Waretka, Filialleiter, war früher Fabrikangestellter, der zu dieser Art von Arbeit besser geeignet wäre. Ihm fehlen der Ehrgeiz und die Führungsqualität. So. Kenneth Priester ist ein leidlich verantwortungsbewusster junger Mann, dem die sozialen Fähigkeiten fehlen, um bei Guess 'n Go zu arbeiten. T. Waretka hat ihm über 1 Dollar in der Stunde zu viel bezahlt. Ich habe das korrigiert. Arschloch. Jake Scovran. ist ein ehemaliger Fabrikmanager, der sich für die Arbeit im Laden zu schade ist. Er ist intelligent und, wie ich glaube, gefährlich. Seine Kundendiensteignung ist begrenzt und er hat etwas gegen Autorität. Ich glaube, er nimmt harte Drogen und verkauft sie vor dem Shop. Ich habe ihm gesagt, er soll sich eine Woche freinehmen und ich hoffe, bis zu seiner Rückkehr einen anderen für seinen Job gefunden zu haben. Naja, zumindest mit dem Gefährlich lag er richtig. Zu schade, dass niemand diese Akten je zu sehen kriegt. Was bist du, hm? Irgend so ein beschissener Irrer? Wovon redest du? Es war dieselbe Waffe, du Schwachkopf, dieselbe Waffe. Du hast dieselbe Waffe benutzt, um vorige Nacht diesen Typen umzulegen. Ach das. Wer war der Kerl, hä? Was hat er dir getan? Der wollte mich feuern. Aus einem Tankstellenjob? Menschenskind, Jake, ist es das, was du tun willst, Leute umlegen? Wenn es das ist, habe ich wahrscheinlich genug für dich zu tun. Och, Mann. Chef Sorda sagte mir, du hast ihn zuerst gefragt. Ich habe Jeff gefragt, ja. Warum? Warum? Ich erwähnte es ihm gegenüber. Und er war so Feuer und Flamme, dass ich wusste, er würde einen Fehler machen. Also tat ich so, als hätte ich bloß einen Scherz gemacht. Verstehst du? Ich wollte jemanden, der wütend, pleite und ehrlich ist. Gardocki weiß, wie er mir schmeicheln kann. Wie auch immer. Komm, lass es über New York reden. Hier, ruf diese Nummer an, wenn du da bist. Okay. Schön, das wär's dann. Kannst du mir einen Schalldämpfer besorgen? Ich mag den Lärm nicht. Es ist gefährlich und es tut auch in den Ohren weh. In der Fabrik war es auch laut. Was hast du denn da gemacht? Da hatte ich Ohrenstöpsel. Dann trage Ohrenstöpsel. Hallo? Ich komme aus Wisconsin. Ken Gardocki gab mir Ihre Nummer. Ah, ja. Nett von Ihnen, dass Sie anrufen. Nett? Will Sie mich zu einem Gartenfest einladen? Ich nehme an, Sie brauchen die Adresse. Ja. Es ist in Long Island City. Wissen Sie, wie Sie da am besten hinkommen? Also Sie fahren zuerst. Sie gibt mir die Adresse, die ich mir aufschreibe. Diese Straße, jene Nummer, Apartment 3. Da wird ein Mann sein. Ah, und der ist derjenige? Oh, gütiger Gott, nein. Das ist Rogers Adresse. Er wird Ihnen alles erklären. Was soll ich ihm sagen, wann Sie da sind? In einer halben Stunde. Oh, wunderbar. Hallo, Sie sind aber pünktlich. Ich bin Roger. Hi. Sie sehen nicht nach irgendwas aus, was ich erwartet hatte. Ja, Sie auch nicht. Was hatten Sie denn erwartet? Oh, wissen Sie, Trenchcoat, schwarze Sonnenbrille, Armani-Anzug, etwas in der Art. Ja, also ich bin hier, um die Adresse und eine Knarre abzuholen. Oh, ja, richtig. Richtig, ich bin gleich wieder da. Er verschwindet im Schlafzimmer und kommt mit einer Pistole zurück, mit der er achtlos genau auf mich zielt. Hey! Oh, pardon, es tut mir so leid. Nein, nein, es ist in Ordnung. Hören Sie, ich möchte, dass Sie nur einmal auf ihn schießen. Ich möchte nicht, dass er verletzt wird, nur getötet. Oh, das weiß man vorher nie so genau. Vielleicht könnte er sich auf einen Kampf einlassen. Er wird sich auf keinen Kampf einlassen. Er wird liegen, er hat ein Beruhigungsmittel bekommen. Ein Beruhigungsmittel? Jason hat AIDS. Er liegt im Sterben. Er weiß, dass Sie kommen, aber Sie müssen zwischen 5 und 7 hingehen. Hat Grace Ihnen nichts gesagt? Nein, nein, sie hat mir nur Ihre Adresse gegeben, das ist alles. Sie wissen aber, dass Sie etwas stehlen müssen. Nein, das weiß ich nicht. Sie müssen etwas stehlen aus der Wohnung, damit es wie ein Einbruch aussieht. Ich dachte, Grace hätte das alles erklärt. Roger ist kurz davor, zusammenzubrechen. Nein. Mühsam erklärt er mir die Details. Jason ist ein Freund von Roger und stirbt an AIDS. Sie haben herausgefunden, dass die Versicherung bei einem Unfall oder so genug Geld zahlen wird, um die Behandlungskosten des letzten Jahres begleichen zu können. Jason hat nur noch etwa eine Woche zu leben. Also brauchen Sie einen, der diesen Unfall oder so herbeiführt. Ich finde die Wohnung, die nur 2 Blocks von Rogers Zuhause entfernt liegt. Ich klettere durch das offene Fenster, schaue mich im Zimmer um und denke, so sollte kein Mensch sterben in einem Zimmer wie diesem, öde und muffig. Seine Augen sind geschlossen und er scheint friedlich zu schlafen. Kein Schmerz jedenfalls. Mach's gut, Kumpel. Er ist tot. Ein Schuss, wie ich es versprochen habe. Eines seiner Lebenserhaltungssysteme meldet sich. Ein bisschen spät. Herrgott, das wird die Cops herbeirufen. Oh, Scheiße! Ach, Gott sei Dank. Kein Mensch hat diese kleine Störung auch nur zur Kenntnis genommen. Ich laufe umher, suche nach etwas Wertvollem und ziehe ein paar Schubläden auf. Ich schätze, wenn es hier irgendwas von Wert gab, hat die Krankenschwester schon vor einer Weile mitgehen lassen. Ich fühle mich plötzlich erschöpft. Dieses Leutetöten ist tatsächlich Arbeit. Und ich brauche einen freien Tag. Ich rufe ein Taxi, fahre zum Flugplatz und wünsche, ich wäre schon im Tallis. 10 Stunden später bin ich da. Die Cops haben schon nach mir gefragt. Man hat mich gebeten, vorbeizukommen. Man will mit mir reden. Worüber? Eine Parfümwolke streift mich, als ich an die Rezeption der Polizeiwache trete. Keine Ahnung. An meinem Arbeitsplatz wurde jemand getötet. Also nicht an meinem Arbeitsplatz, sondern... Also Mordkommission. Sie möchten mit jemandem von der Mordkommission reden. Ich weiß nicht, ich... Ihre Stimme ist rauchig und ein bisschen heiser, was mich anmacht. Wie ist Ihr Name? Jake. Ja? Also Jake Scarron. Kommen Sie bitte mit. Hier entlang. Sie führt mich durch ein Labyrinth von Korridoren. Hier entlang. Wobei ich ausreichend Gelegenheit habe, Ihre Figur zu beschauen. Warten Sie bitte hier. Der Detective wird gleich bei Ihnen sein. Weg ist sie. Ich sitze 15 Minuten lang in einem Raum mit 2 Stühlen und einem Tisch und frage mich, ob das eine Art Polizistentrick ist, damit ich unsicher werde. Ich sehe einen Bleistift auf dem Tisch und starre ihn ein paar Minuten an. Shefford Industries steht darauf. Dazu eine Telefonnummer. Ich erinnere mich an Shefford Industries. Ein Industriegelände, eine halbe Stunde weiter nördlich, das kurz vor der Schließung unseres Werks dicht machte. Ich übe ein paar Minuten lang, den Bleistift auf meiner Nase zu balancieren. Fange dann an, auf ihm herumzukauen. Es tut mir sehr leid, Detective Marz ist gerade nicht da. Ja, und was machen wir jetzt? Tja, weiß ich auch nicht. Vielleicht könnten Sie ja mal... Sagen Sie, wie heißen Sie übrigens? Officer Sedow. Mhm. Sie zeigt auf ihr Namensschild. Und mit Vornamen? Sheila. Oh, Sheila. Das ist ein hübscher Name. Mhm. Ja. Danke. Also dann. Ja, also dann. Wiedersehen, Sheila. Tja, wiedersehen. Wo sind Sie gewesen? Hab Sie seit Tagen nicht gesehen. Wo kommen Sie nochmal her? Aus Shefford. Hab bei Shefford Industries gearbeitet. Wurde entlassen. Hab aber vorher massenweise Bleistifte mitgehen lassen. Hier, brauchen Sie einen? Er zieht einen Stift aus seiner Jackentasche und gibt ihn mir. Ich blicke zum 2. Mal an diesem Tag auf einen Bleistift von Shefford Industries. Haben Sie was von Ihrem Arbeitsplatz mitgehen lassen, als man Sie vor die Tür setzte? Ich weiß sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Karl wurde nie entlassen. Ich denke, dass Karl heute auf der Polizeiwache war. Ich denke, dass Karl heute auf der Polizeiwache war, weil er dort arbeitet. Es gibt keine andere Erklärung. Wir sind da. Ich warte im Wagen. Ken, der Kerl ist ein Bulle. Ach, scheiße, Jake. Du hast ihn nie gemocht. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil er ein Bulle ist. Wo hast du ihn kennengelernt? In einer Bar in Tallis vor etwa 5 Monaten. Er sagte, er sucht Arbeit. Er war mit so einem Typen von Shefford zusammen, den ich kannte. Und dieser Typ muss geschnappt worden sein. Er macht einen Deal mit den Bullen, empfiehlt dir Karl und geht straffrei aus. Könntest recht haben, Jake. Gardocki gibt mir beiläufig einen in einen Öllappen gewickelten Gegenstand. Ich kenne inzwischen das Gewicht. Reden wir mal mit Karl. Fahren wir zur oberen Halbinsel? Sie haben eine Hütte hier draußen. Ja. Oh. Muss mal pissen. Noch jemand? Er schaut mich an. Ja. Ich bin darauf gefasst, dass Gardocki etwas zu mir sagt, was Karl nicht hören soll. Aber Karl springt aus dem Wagen und stellt sich zwischen uns. Ich trete einen Schritt zurück, stelle mich hinter Karl und... Was zum Teufel tust du da? Ich hab ihn erschossen. War das nicht deine Idee? Du durchgeknallter, beschissener Irrer! Du Wahnsinniger! Ich wollte mit ihm reden! Und du dachtest, er würde dir die Wahrheit sagen? Willst du nicht lieber mal deinen Schwanz wegstecken? Heiliger Strohsack. Ich packe Karls Jacke und ziehe sein Hemd hoch, um nach einem Tonbandgerät zu suchen. Nichts. Ich ziehe seine Brieftasche aus seiner Manteltasche und durchsuche sie. Ein Führerschein aus Wisconsin. Karl Ravicheska. Da ist nichts, was darauf hinweist, dass er ein Kopf war. Was hast du denn erwartet? Seine Mitgliedskarte für den Sportverein der Polizei? Das heißt Undercover, Ken. Du hast gerade meinen Assistenten erschossen. Du hast meinen Assistenten erschossen. Meine Frau, mein Hund, deinen Boss. Du hast mich dafür bezahlt, dass ich deine Frau erschieße. Oh, Mann. Ich gerate ins Schwitzen. Aus mir selbst unerfindlichen Gründen schnüre ich Karls rechten Stiefel auf und ziehe ihn aus. Was zum Teufel machst du da? Ich schüttle den zweiten Stiefel. Ein Stück laminiertes Plastik fällt in den Schnee. Da! Da haben wir's! Karl Grohleiter, Wisconsin State Police. Hier. Nein. Komm, lass uns abhauen. Komm, lass uns abhauen. In ein paar Stunden wird er zugeschneit sein. Du bist ein verrückter Hund, du. Was war das für ein eiliger Job, wegen dem du mich sehen wolltest? Das? Ja, Miami. Du musst am nächsten Wochenende dort sein. Miami, ja? Hört sich gut an. Komm, lass uns morgen drüber reden, okay? Sie versuchen, diesen Laden zu verkaufen. Das ist nicht zu fassen. Wir werden wieder entlassen werden. Hier, sieh dir das an. Guess and Go 818 soll unter den Hammer kommen. Tommy zeigt mir das Schreiben der Firmenleitung. Es ist eine Einladung an interessierte Käufer, den Laden in Konzession zu übernehmen. Sie stoßen ihre Ghettoanteile ab. Wie viel wollen Sie für den Laden haben? Eine Konzession kostet 40.000. Lass uns den Laden kaufen. Du und ich. Ich kann das Geld auftreiben. Wie willst du das Geld auftreiben, Jake? Ich kann es auftreiben. Von Ken Gardocchi. Arbeitest du für Gardocchi? Willst du nun den Laden, Tommy? Hast du Gardockis Frau erschossen? Ach, scheiße, Tommy, warum fragst du mich sowas? Hast du Brecht getötet? Herrje, Tommy. Ja, verdammt nochmal, ich hab sie erschossen. Wie viel hat dir Gardocchi bezahlt für Corinne? 5.000, aber das meiste ist für die Schulden draufgegangen. Also was nun? Möchtest du mit mir zusammen den Laden kaufen? Du bist immer noch Jake, oder? Ja. Und wenn du, wie du sagst, das Geld auftreibst, dann schätze ich, dass wir Partner sind. Ja, wir sind Partner. Hör mal, Partner, ich muss dieses Wochenende nach Miami. Ich muss eine Weile frei nehmen. Abgemacht? Kein Problem, Partner. Ich rede mit Jughead. Diesmal holen mich die Cops mit Blaulicht zum Verhör in ihr lauschiges Zimmer. Sie sind zu dritt und fackeln nicht lange. Detective Martz wirft mir ein Foto über den Tisch. Kennen Sie diesen Mann? Klar, das ist Karl. Mhm. Wo ist er? Keine Ahnung. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Wo haben Sie sich kennengelernt? Bitte nur einer auf einmal, ja? Also wir kennen uns hier aus der Nachbarschaft. Mhm. Kennen Sie einen Mann namens Ken Gardocchi? Ja, natürlich. Warum natürlich? Ja, wir kennen uns seit Jahren. Was wissen Sie über seine Geschäfte? Ja, man hört da so einiges, nicht? Wissen Sie, dass er ein Wettbüro hat? Haben Sie bei ihm schon mal eine Wette abgeschlossen? Ja, das habe ich. Wissen Sie, dass Glücksspiele im Staat Wisconsin verboten sind? Es ist nur verboten, wenn man um Geld spielt. Wir aber spielen um Punkte. Ja. Mr. Scoran, haben Sie jemals eine Wette abgeschlossen auf ein Spiel zwischen den Buffalo Bills und den New York Jets? Das kann schon sein. Denke ich auch. Wer gewann das Spiel? Machen Sie Witze. Also ich kann mich nun wirklich nicht an jedes Spiel erinnern, auf das ich eine Wette abgeschlossen habe. Ich denke doch, dass Sie sich an dieses Spiel erinnern, denn bei ihm haben Sie 5.800 Punkte gewonnen. Er wirft mir ein Blatt rüber. Es ist eins von Gardockis Wettscheinen. Und Sie können sich nicht erinnern, wer gewonnen hat. Ich weiß, wenn ich 5.800 Punkte gewonnen hätte, würde mich an jede Einzelheit des Spiels erinnern. Ich würde mich an jeden Pass, jedes Abspiel erinnern. Es sei denn natürlich, dass es gar keine Wette gab. Es sei denn natürlich, dass jemand mir Geld gab, damit ich ihm einen Gefallen tue. Sagen wir mal, seine Frau zu töten. Wow. Diese Typen haben eine Menge herausgefunden. Die Chats haben gewonnen. 24 zu 21. Ein Feldtor in den letzten 3 Minuten, für das sie 2 Abstöße brauchten. Testaverde schaffte 12 von 19, über 233 Yards. 2 Touchdowns und keine Unterbrechungen. Ich kann jede einzelne Viertelstunde durchgehen, wenn Sie wollen. So geht das endlos weiter. Sie wissen, dass Brecht und Corinne Gardocki mit derselben Waffe erschossen wurden. Sie wissen, dass Brecht mein Boss war. Sie wissen, dass Corinne Gardocki die Frau eines Mannes war, dem ich eine Menge Geld schuldete. Sie wissen, dass Karl mich kannte. Sie wissen, dass er verschwunden ist. Aber ich bin guter Dinge, denn eigentlich wissen sie gar nichts. Ich komme heim und meine Wohnung ist durchwühlt. Das Leben als Auftragskiller hat auch seine Schattenseiten. Ich rolle mich im Bett zusammen, lasse das Adrenalin vom Verhör abklingen. Ich war gut. Ich bin nicht zusammengebrochen. Kein Schnitzer ist mir unterlaufen. Ich habe ein Talent dafür. Warum wollt ihr Jungs diesen Saftladen kaufen? Er wirft rund 60.000 im Jahr ab. Das ist kein Saftladen, Ken. Ich sag dir was. Nehmt einfach beide einen Geschäftskredit auf und ich unterschreibe ihn. Als Bürger. Wie wäre das? Würdest du das tun? Na klar. Ihr solltet die Raten aber pünktlich zahlen, sonst packen sie mich am Arsch. Abgemacht. Ich möchte, dass du den Kerl tötest, der meine Frau gefickt hat, Jake. Okay, okay. Wo und wann? Das Beste wäre, du würdest jemanden mitnehmen. Weißt schon, ein Mädchen mitnehmen. Ach, ein Mädchen? Ich glaube, ich mach's lieber allein. Du kapierst nicht, worum es geht. Sie beobachten alles, was du tust. Sie beobachten mich. Wenn du mit einer Frau dort bist, wäre es nicht so verdächtig. Also, Ken, ehrlich, ich kenne keine Frau. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen wenig unter Leute gekommen. Ich besorg dir eine, okay? Es wird am Sonntag um 10 zu dir kommen. Sie wird dir gefallen. Wie du meinst, Ken. Wie soll ich's machen? Es wird morgens um 6 sein. Wenn er in Miami ist, geht er morgens um 6 immer ins Meer schwimmen. Du kannst ihn ruhig ein paar Mal verfehlen. Je weiter draußen es ist, desto besser ist es für dich. Vielleicht schnappt sich ein Hai seine Leiche. Ich habe noch nie ein Gewehr abgefeuert, Ken. Versuch's einfach, ein Kinderspiel. Er glaubt, ich habe eine Art magische Gabe. Und dabei ist das meiste tatsächlich nur Glück gewesen. Ich bin kein irrer Killer. Sie wollten mich töten, Jake. Corinne und diese Pilot. Sie wollten mich töten und nach Florida ziehen. Wie kommst du darauf? Hey, ich habe eine 20 Jahre jüngere Stripperin geheiratet. Muss man auf alles gefasst sein. Aber worauf es mir ankommt, Jake, ich will, dass diesem Hurensohn das Hirn aus dem Schädel geblasen wird, während er im Meer sein Bad nimmt. Klingt doch gut, oder? Ja, mal sehen, was ich tun kann. Hallo. Hallo? Sie? Hallo, wie geht's? Ich meine, was gibt's? Gardocki schickt mich. Ken Gardocki? Ja. Ich weiß, was Sie denken. Es ist... Er meinte, Sie würden mich vielleicht für ein paar Tage nach Miami mitnehmen. Was, Sie? Hören Sie, Jake. Ich weiß, Sie erledigen was für Gardocki und es ist mir egal, was es ist. Aber ich verstecke keine Drogen oder ähnliches Zeug in meinem Koffer. Ich will nur für ein paar Tage raus hier. Alles, was ich will, ist Urlaub. Moment, Moment. Sie kennen Gardocki? Ich war mal eine Zeit lang mit ihm zusammen, ja. Wow, das sind Neuigkeiten. Wie klein diese Stadt ist. Ja, dann kommen Sie rein. Sheila ist nicht enttäuscht, als sie unser Hotel sieht, was sie mir noch sympathischer macht. Sie ist einfach froh, aus Wisconsin raus zu sein. Weg vom Schnee, froh, in der Nähe eines sonnigen Strandes zu sein. Ich wollte hier ohnehin nicht viel Zeit verbringen. Und wir sind nur 50 Schritte vom Wasser entfernt. Es sind eher 500. Aber ich verstehe, was sie meint. Am Abend mache ich mich auf den Weg, um mir mein Scharfschützengewehr zu holen. Als ich zurückkomme, wird mir deutlich, dass dieser Job genauso stressig wird wie die Arbeit an der Warenausgabe während der Hauptgeschäftszeit. Es ist eine alte, beschissene Flinte. Also, was ist mit Ihnen? Die unvermeidliche Frage. Da ist sie. Meine Freundin hat mich verlassen nach den Entlassungen. Ja, ich weiß. Das habe ich aber nicht gemeint. Ich meine, was machen Sie hier für Gardocki? Ich arrangiere nur ein paar Treffen. Sie brauchen mir nicht zu erzählen, wenn Sie nicht wollen. Also ich will einen Tankstellenshop kaufen, wenn ich wieder daheim bin. Ich will ihn leiten. Und ich brauche das Geld von Gardocki, um den Laden zu kaufen. Also tue ich ihm ein paar Gefallen. Ich kenne Leute, die ihm Gefallen tun. Es sind Kriminelle, Jake. Sie sehen mir nicht wie einer aus. Bald wird damit Schluss sein. Diese Treffen? Sind sie gefährlich? Ja, sie sind gefährlich. Es ist 5.30 Uhr am Morgen. Sheila schläft neben mir. Ich kann ihren Herzschlag und ihr leises Atmen hören. Sie rührt sich nicht. Mein Arm ist unter ihrer Seite und sanft ziehe ich ihn heraus. Ich nehme ein weißes T-Shirt aus meinem Koffer und ziehe es an. Dann lange ich unter das Bett und nehme Flinte und Bajonett heraus. Ich ziehe die Decke vom Bett und wickle sie um die Flinte. Zeit, einen Piloten töten zu gehen. Geduscht. Gehen wir nachher zusammen ins Wasser? Ja, klar. Ich weiß, dass Sie Corinne Gardocki getötet haben. Ich weiß alles. Ich will 10 Riesen oder ich gehe zur Polizei. Zu Hause auf meinem Anrufbeantworter wartet neuer Ärger auf mich. Ich gehe zu Gardocki und zeige ihm, was ich da habe. Oh, Scheiße, Ken, hör endlich auf. Die Stimme geht mir langsam auf den Sack. Er holt ein Band aus der Tasche und nimmt meins heraus. Na, hör dir das mal an. Es ist dieselbe Person. Jeff Sordan? Bingo. Du willst, dass ich ihn töte? Warum gehe ich nicht einfach hin und rede ein paar Takte mit ihm? Du hast das ganze Sack, nicht wahr? Ein bisschen, ja. Das kommt vom Bumsen. Weißt du noch, was ich dir über Männer und Frauen gesagt habe? Ich will es nicht mehr machen, Ken, weil mein Leben ist kein Scherbenhaufen mehr. Ich setze die Stücke wieder zusammen. Knall den Drecksack ab. Ich werde mit ihm reden. Hier, nimm sie. Nur für den Fall, dass das Gespräch nicht so gut läuft. Hey, komm rein, Jake. Was gibt's? Ich lamentiere nicht lange herum, nehme das Band aus der Tasche und werfe es auf den Tisch. Wie hast du es rausgefunden? Jake, Mann, wovon redest du? Sollen wir den ganzen Tag mit dem Scheiß so weitermachen? Gardocki hatte recht. Ohne Waffe wäre das ein Desaster geworden. Setz dich hin. Jake, ich schwöre dir. Ich schwöre... Jeff, ich werde direkt hier in deinem Wohnzimmer mitten ins Gesicht schießen, wenn Jake, du dich nicht setzt. Jake, ich weiß nicht. Halt's Maul. So, ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten, okay? Okay. Gut. Frage 1. Wie hast du es rausgefunden? Du hattest die Stadt verlassen. Dann erzählte Tommy mir, dass ihr beide den Laden kaufen werdet. Wo hast du das Geld her, um die Stadt zu verlassen und eine Tankstelle zu kaufen? Das gab mir zu denken. Okay. Mir fiel dann wieder dieses Gespräch ein, das wir im Tallis hatten, als ich dir erzählte, dass Gardocki mir Geld bot, um seine Frau zu töten. Und ich zählte 2 und 2 zusammen. Scheiße, Jake, das war nicht fair, Mann. Es war nicht fair. Er fragte mich, ob ich es machen will. Ich brauche das Geld, Mann. Seine Stimme bricht und er fängt an zu heulen. Ich brauche einfach etwas Beschisses zu tun, Mann. Verstehst du, was ich meine? Und es ist mir völlig egal, was es ist. Ich brauche einfach was zu tun. Natürlich, sicher, natürlich. Und du hast den Scheißjob gekriegt. Das Arschloch gab dir meinen Job. Hey, es tut mir leid, Chef. Ich schaue ihn an, wie er da hockt, bereit, mich an die Cops zu verpfeifen. Und ich sehe mich, wie ich mit einer Pistole vor ihm sitze, bereit, ihm sein Gehirn wegzupusten. Ja, besser? Ich lache, weil die Welt ein einziger Schlamassel ist. Und auch er fängt an zu lachen, weil er jetzt weiß, dass ich ihn nicht umlegen werde. Hast du ein Bier für uns beide? Klar doch, Mann. Wie war dein Tag? Ach Gott, er war ziemlich anstrengend. Aber alles lief gut. Wie war deiner? Aber okay. Jetzt ist er besser. Die letzten Monate waren lang und hart. Gardocki lieh uns das Geld und wir kauften den Shop. Wir arbeiten immer noch für Guess & Go, das eine Tochtergesellschaft von Vereinigte Dingsbums ist, die wiederum eine Abteilung einer anderen Gesellschaft sind. Aber im Grunde ist das nun wirklich unser Laden. Sie sagen uns, wir sollen die Produkte von Venky ins oberste Regal räumen. Aber es liegt wirklich an uns, ob wir es tun oder nicht. Jacket bekam eine Gehaltserhöhung auf $8 die Stunde und seine Aussprache wurde auf der Stelle besser. Er kümmert sich um den Lagerbestand und ich lasse ihn seine Schularbeiten machen, wenn hier nicht viel los ist. Soda kommt ab und zu vorbei. Er macht jetzt Botengänge für Gardocki und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, trägt er ein Grinsen zur Schau. Er hat eine neue Lederjacke und fährt den ganzen Tag in Gardockis Geländewagen herum. Sheilas Freund, also Ex-Freund, ist wie durch ein Wunder noch am Leben. Wenn irgendeiner eine Kugel verdient hat, ist es dieser Typ. Ich musste ihn eines Nachmittags aus der Wohnung jagen, nachdem Sheila bei mir eingezogen war. Vorige Woche hatte ich Geburtstag und Gardocki erinnerte sich als einziger daran. Er kam in den Laden und überreichte mir eine handschriftliche Bescheinigung über den Erlass aller alten Wettschulden. Der Bursche hat Sinn für Humor. Er schenkte mir auch einen Handkoffer und sagte mir, ich soll ihn erst zu Hause öffnen. Es ist wirklich ein Schmuckstück. Man kann es in drei Teile zerlegen. Und es hat, man höre und staune, einen Schalldämpfer. Kiss the sorrow from your eyes there across the border. Betriebsbedingt gekündigt. Nach dem gleichnamigen Roman von Ian Levison. Es spielten Jake Scorin, Jörg Schüttauf, Ken Gardocki, Hans-Jürgen Hörig, Tommy, Götz Schweighöfer, Sheila, Sigrun Fischer, Jughead, Mirko Kreibig, Karl, Rainer Heise, Brecht, Udo Schenk. In weiteren Rollen Peter W. Bachmann, Klaus-Dieter Bange, Carmen Birk, Petra Ehlert, Johannes Gabriel, Ellen Hellwig, Daniela Hoffmann, Andreas Keller, Torben Kessler, Henning Peker und Bernhard Schütz. Ton Dietmar Hagen, Schnitt Olaf Dix und Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Hörspielbearbeitung und Regie Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007.